Sie brachten uns in Frieden, Freiheit, Demokratie. Frieden, Freiheit, Demokratie. Es ist 20 Cruise Missiles, Pershing 2. Atomares Inferno, Atomares Inferno, Atomares Inferno, Atomares Inferno. Sie nahmen Hitler den Markt, protestierten Stalin und teilten Berlin. Im Namen von Frieden, Freiheit, Demokratie. Peace, peace, freedom, democracy. Es ist 20 Cruise Missiles, Pershing 2. Atomares Inferno, Atomares Inferno, Atomares Inferno, Atomares Inferno. Sie fingen 100 Kriege an, Tod in Vietnam, Vernichtung in Afghanistan. Im Namen von Frieden, Freiheit, Demokratie. Im Namen von Frieden, Freiheit, Demokratie. Es ist 20 Cruise Missiles, Pershing 2.